In diesem Soundcheck geht es 2 Stunden lang um Nick Drake, diesen englischen Liedermacher, der zwischen 1969 und 72 drei Alben herausbrachte, die noch heute ausstrahlen. Immer wieder entdecken junge Leute neu seine Lieder, von Musikerkollegen ganz zu schweigen. Die preisen Nick Drake in höchsten Tönen. Da bekommt er immer noch, viele Jahre nach seinem Tod, Respekt und Anerkennung, die er zu Lebzeiten oft vermisst hatte. Bis zur Nachricht noch etwas aus einer Heimdemo-Aufnahme eines Stückes für das 2. Album Brighter Later, und zwar noch ein bisschen aus Fly. Second base.